Radiosprecher Christoph Jablonka, Dr. McGrown, Reinhard Glemnitz, Dr. Jule Kardoff, Wolfgang Hess, Brian Cassidy, Volker Kräft, Tomasz Jasinski, Klaus Henninger, Janine Bru, Emily Reuer, Stimme unbekannter Besucher Manfred Schott. Außerdem wirkten mit Beate Schmidt, Ulrike Müller, Beate Kuhn, Rainer Kositz und Robert Weber. Vocoder und elektronische Soundkomposition Reginald von Gilhausen. Die Regie hatte Dieter Hasselblatt. NDR 3 Nachrichten. 23 Uhr, Bonn. SPD und Grüne haben Bundeswirtschaftsminister Hausmann aufgefordert, die geplante Fusion von Daimler-Benz mit dem Luft- und Raumfahrtkonzern MBB nicht zu genehmigen. Ein solcher Schritt würde einen klaren Rechtsbruch des Kartellgesetzes darstellen, sagte der SPD-Wirtschaftsexperte Roth in der Aktuellen Stunde des Bundestages. Bedenken gegen den Zusammenschluss äußerten in der Debatte auch Abgeordnete der Koalitionsparteien. Bundeswirtschaftsminister Hausmann sagte, er werde sich bei seiner Entscheidung nicht unter Zeitdruck setzen lassen. Unterdessen kündigte der bayerische Ministerpräsident Streibel an, Bayern werde seine Zustimmung zu der Fusion verweigern, falls Hausmann seine Erlaubnis für den Unternehmenszusammenschluss mit Auflagen versehen werde. Kopenhagen. Beim Zusammenstoß eines dänischen Segelflugzeuges mit einem einmotorigen Sportflugzeug sind 5 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei konnte sich der Pilot des Segelflugzeuges mit einem Fallschirm retten. Es sei nur leicht verletzt worden. Bei den Todesopfern handelt es sich um 3 Erwachsene und 2 Kinder aus Schweden. Die Ursache der Kollision sei noch nicht bekannt. Rom. In Italien hat ein 24-stündiger Streik der Eisenbahner den gesamten Bahnverkehr des Landes lahmgelegt. Zu dem Arbeitskampf hatten die 3 großen Gewerkschaften aufgerufen. Sie protestierten damit gegen Privatisierungspläne der Regierung. Auf den Flughäfen kam es wegen eines Streiks der Lotsen zu Verspätungen. Brüssel. 14 Fußballanhänger des FC Liverpool sind heute zu mehrjährigen Gefängnisstrafen verurteilt worden. Das Gericht befand sie für schuldig, durch ihre Gewalttaten vor dem Europacup-Endspiel